violinist Hazel Brooks and harpsichordist Daniel Pollock, with that solo sonata in B minor by Daniel Purcell. And it brings to a close today's Early Music Show. It was presented by Lucy Skeeping and produced in Salford by Les Pratt. And just to say, you can download a free podcast to the programme from the Early Music Show page on the BBC Radio 3 website. werden sie zu einer erbittert geführten offenen Konfrontation. Dank massiver amerikanischer Militärhilfe obsiegt im Jahre 1949 die antikommunistische Koalition. Bis zum Ende der Militärdiktatur 1967 bis 1974 blieb Griechenland tief gespalten. Eine Spaltung, die laut dem Historiker Hagen Fleischer auch als ein Resultat der deutschen Spaltpropaganda der Besatzungszeit angesehen werden muss. Doch bereits im Jahre 1947 wundern sich alliierte Beobachter in Griechenland, wie wenig Ressentiments gegen die Deutschen herrschen. In der jungen Bundesrepublik und in Griechenland regieren verwandte Parteien, die beide den Feind im Osten sehen. Schon der Nachkriegskanzler Konrad Adenauer betont wieder die Geistesverwandtschaft zwischen Deutschen und Griechen. Am 18. März 1960 zahlt Deutschland einmalig 115 Millionen D-Mark an Reparationen für griechische Opfer des Naziterrors. Athen gibt sich zufrieden und überträgt sogar die Strafverfolgung deutscher Kriegsverbrecher auf griechischem Boden auf die deutschen Gerichte. Bis heute ist allerdings kein einziger von ihnen strafrechtlich belangt worden. Mit dem deutsch-griechischen Anwerbeabkommen vom 30. März 1960, gerade einmal zwei Wochen nach dem Wiedergutmachungsabkommen unterschrieben, wird 15 Jahre nach der deutschen Besatzungszeit das Wirtschaftswunderland Deutschland für griechische Arbeitsmigranten zum Sehnsuchtsort. Dort würde endlich die elende Armut abgestreift werden können. Dort lag das Geld auf der Straße. So, und die Mutter hat mir gesagt, Amalia, als ich gesagt habe, Mama, ich werde doch nach Deutschland gehen. Ich bin so neugierig, wie sind diese Menschen? Sind sie tatsächlich so, wie man sie hier erlebt hat? Meine Mutter hat gesagt, du Amalia, das kann nicht sein, dass die nur so sind wie hier. Und es ist fast zur selben Zeit, dass auch Griechenland zum Sehnsuchtsort für deutsche Urlauber und Touristen wird. Dort, in der griechischen Natur, würde man endlich wieder das einfache Leben genießen, unter den dort lebenden Menschen das Authentische wiederfinden. So verdichten sich mit Arbeitsmigration und Tourismus nachhaltig alle deutsch-griechischen Kulturkontakte. Und was Fiktion war, die Liebeshochzeit zwischen Faust und Helena, wird Wirklichkeit.